Das spezielle Mittagessen. Die Fellfreunde bereiteten eine Überraschung vor. Für Ryder. Achtung, ich komme! Perfekt! Endlich war alles bereit. Tada! Der Tisch ist gedeckt. Genau rechtzeitig. Hey, Freunde. Hallo, mein Herr. Sie kommen genau rechtzeitig zu Ihrer Reservierung im Hundecafé. Frische Blumen für Ihren Tisch, mein Herr. Und zwei Näpfe, die allerdings noch leer waren. Bitte, nehmen Sie Platz, mein Herr. Wow, so vornehm habe ich noch nie gegessen, Fellfreunde. Ja! Und ich weiß noch gar nicht, was es zu essen gibt. Es waren ja auch erst einmal die Getränke dran. Wasser, der Herr. Wasserdüsen. Danke. Mit einer Schaufel füllte Rocky den zweiten Napf mit jeder Menge Hundekuchen. Unser Tagesgericht ist heute ausgezeichnet. Oh, guten Appetit. Aber Ryder zögerte. Willst du denn nicht essen? Es sieht ziemlich lecker aus, aber es ist Hundefutter. Wollt ihr es haben? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Also stellte Ryder die Näpfe auf den Boden. Lasst es euch schmecken. Auch Alex und Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, hatten etwas Besonderes vor. Mein Enkel und ich wandern. Mein Opa und ich wandern. Wir wandern an einem sonnigen Tag. Wir wandern an einem sonnigen Tag. Weißt du, wie dieser Vogel heißt, Alex? Das ist ein Hüttensänger. Und siehst du den da? Das ist ein Distelfink. Und der da ist ein, ich glaube, es ist ein Danny? Du meinst wohl Draufgänger Danny X. Ungläubig schauten Alex und Herr Pfeffer zu Danny hinauf. Er stand ganz oben auf der einen Seite der Schlucht und hatte ein dünnes Seil hinüber zur anderen Seite gespannt. Danny, ich meine Draufgänger Danny X, geh weg von der Felskante, das ist gefährlich! Aber wenn ich von meinem Hochseil über der Schlucht weggehe, kann ich nicht meinen neuesten und tollsten Trick vorführen. Hochseil? Schlucht? Trick? Trick? Danny, warte! Das hört sich gefährlich an! Sie meinten wohl extrem mutig. Es geht los! Danny X schwang sich auf sein Fahrrad, das er am Seil festgebunden hatte, und radelte los. Eine kleine Kamera auf seinem Helm filmte alles. Ich habe überall Fans. Das nenne ich, boah, das wohl speziellste Mittagessen aller Zeiten. Genau in der Mitte der Schlucht hielt Danny an und klappte zwei Bretter aus, die er an beiden Seiten des Lenkers befestigt hatte. Wie ein Tablett oder wie zwei Flügel. Dann griff er nach seinem Rucksack und packte aus. Ein Taco in einem Hamburger, auf einem Toast, auf einer Pizza, auf einem Fahrrad und das mitten über der Schlucht. Hä? Eine Pizza auf einem Fahrrad, auf einem Taco? Doch das Fahrrad fing an zu wackeln. Wow! Mein Fahrrad-Picknicktisch fängt wirklich den Wind. Wow! Das Rad wurde herumgewirbelt und Danny X, sein Fahrrad und seine Taco-Hamburger-Pizza landeten auf dem Kopf. Oh, wie cool! Spezielles Verkehrt-Rum-Mittagessen. Das ist nicht gut, Danny! Sie meinen Draufgänger Danny X? Ich glaube, der Junge braucht Hilfe. Er braucht die Fellfreunde. Die waren immer noch mit den Hundekuchen beschäftigt. Also ich mag dieses Restaurant. Bestes Mittagessen aller Zeiten. Aber unser Ehrengast hat noch gar nichts gegessen. Schnell holte Rocky ein Stück Obst herbei. Ist das okay, Ryder? Ein Apfel. Das ist perfekt. Aber zum Hineinbeißen kam Ryder nicht mehr. Hallo, Herr Pfeffer. Was ist denn los? Ryder, komm schnell. Danny. Draufgänger Danny X. Danny hängt kopfüber mitten über der Schlucht. Kein Spezialeffekt, Fans. Ich hänge wirklich kopfüber. Okay, Herr Pfeffer. Wir kommen sofort rüber. Kein Danny zu wagemutig, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Air Patroller. Ryder braucht uns. Und sein Mittagessen. Schnell schnappte sich Marshall den Apfel, den Ryder fallen gelassen hatte, und flitzte dann seinen Freunden hinterher. Wow, Marshall, du balancierst den Apfel aber echt toll. Yep, yep, ein Apfel kommt sofort. Bis er stolperte. Oh nein, Und genau auf den Apfel fiel. Oder sollte ich sagen, Apfelmus kommt sofort. Die Fellfreunde flitzten die Rampe hinauf, die ins Innere des Air Patrollers führte, schlüpften in ihre Einsatzanzüge und liefen dann ganz nach vorn, wo Ryder sie schon erwartete. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir müssen uns ganz schön beeilen, Freunde. Danny hat sich den gefährlichsten Ort für ein Mittagessen ausgesucht. Hoch über der Schlucht und dann hat der Wind ihn kopfüber gewirbelt. Armer Danny. Armes Essen. Gott sei Dank trägt er einen Sicherheitsgurt. Trotzdem müssen wir ihn da runterholen. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du musst mit deinem Flugrucksack und deinem Greifer Danny wieder richtig herumdrehen. Rocky rockt. Und Chase, du musst dein Netz unter Danny aufspannen, falls sein Sicherheitsgurt aufgeht und er runterfällt. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Und jetzt volle Kraft voraus, Robohund. Das Fahrrad mit Danny baumelte immer noch verkehrt herum über der Schlucht. Danny, halte ganz still! Aber ich kann nicht stillhalten. Ich bin Draufgänger Danny X. Und er gab sich große Mühe, sein Mittagessen nicht loszulassen. Hörst du das auch, Opa? Das ist der Air Patroller, ja! Die fliegende Einsatzzentrale kam schnell näher. Da ist Danny. Ist das ein Taco? In einem Hamburger? Auf einem Toast? Auf einer Pizza? Auf einem Fahrrad? Egal, was es ist, wir müssen uns beeilen. Chase, Rocky, los, los, los! Polizeihund Chase sprang auf und hakte sich mit seinem Flugrucksack an einem dicken Draht ein, der ihn zur Rampe zog. Im Nu war er in der Luft, dicht gefolgt von Mischling Rocky, der ebenfalls ganz bei der Sache war. Gemeinsam flogen sie genau auf den Draufgänger zu. Hier kommt das Sicherheitsnetz. Hallo, Danny. Wohl eher baumelnder Danny. X, wow. Ein Windstoß erfasste das Fahrrad und es schwankte hin und her. Netz. Das Netz heftete sich an die Wände der tiefen Schlucht und hing nun genau unter dem Fahrrad. Ich helfe dir, dich wieder richtig rumzudrehen. Vorsicht! Ich will nicht, dass mein mega tolles Mittagessen runterfällt. Okay, aber wir sind hier, um dich zu retten. Das Essen kann warten. Greifer. Rocky fuhr den Greifer aus. Ihr wollt mich retten? Wovor denn? Und drehte damit das Fahrrad wieder um. Kopfüber auf einem Hochseil Mittag zu essen, ist echt der Mega-Hit. Juhu! Begeistert presste Danny X seine Taco-Hamburger-Pizza zusammen. Der Senf spritzte heraus und traf den kleinen Mischling. Ups, tut mir leid, Rocky. Und ich dachte, Wasser ins Gesicht zu kriegen wäre übel. Halt dich an mir fest, damit du nicht wieder kopfüber kippst. Das tat Danny auch, aber irgendetwas stimmte nicht. Oho! Die beiden wurden wild im Kreis herumgewirbelt. Das sieht bestimmt mega cool aus auf Video. Endlich stoppte das Fahrrad. Leider wieder auf dem Kopf. Okay, versuchen wir es nochmal. Aber fass bitte nicht meinen Flugrucksack an. Wieder packte Rocky das Fahrrad mit seinem Greifer und versuchte es aufzurichten. Wieder und wieder. Robohund, zoom mal näher an den Seilpfosten ran. Ryder hatte das Problem schnell entdeckt. Einer der Pfosten, mit dem Danny das Seil am Rand der Schlucht befestigt hatte, wackelte. Dieser Pfosten ist sehr lose. Ich muss dahin, bevor er rausgerissen wird. Robohund, öffnen! Die Kuppel des Air Patrollers glitt zur Seite und Ryder aktivierte seinen Raketenanzug. Düsen! Schon war er in der Luft und flog los. Und endlich gelang es Rocky, das Fahrrad herumzudrehen. Hey, klasse! Wir haben es geschafft! Ist das Ryder? Ich bin gleich da! Aber Ryder kam zu spät. Der Pfosten, der das Seil hielt, löste sich. Und Rocky und Danny stürzten mit dem Fahrrad in die Tiefe. Glücklicherweise landeten sie im Netz, federten ab und wurden wieder hochgeschleudert. Vorbei an Chase, der ihnen zu Hilfe kommen wollte. Danke für das Netz, Chase. Aber da ging es für Rocky bereits wieder abwärts. Und Danny? Danke, wow! Er und sein Fahrrad wurden erneut von einer Windböe erfasst. Ich wusste gar nicht, dass dieses Rad fliegen kann. Das lag an den Brettern am Lenkrad, die wie Flügel funktionierten. Das Video wird bestimmt ganz toll. Hey Fans, aufgepasst, ich radle jetzt runter. Aber da irrte er sich. Oder auch nicht. Danny trat kräftig in die Pedale, um sein Gleichgewicht zu halten. Oh, Danny ist in noch größerer Gefahr. Feldfreunde, wir brauchen euch alle in der Luft, um Danny aufzufangen. Ein Hund muss tun, was ein Hund tun muss. Na dann los! Wenig später sausten alle Fellfreunde mit ihren Flugrucksäcken durch die Schlucht. Hat jemand Danny gesehen? Er ist ganz da oben. Seht genau hin, liebe Fans. Draufgänger Danny X, der Fahrradflieger. Für eine kurze Zeit lag das Fahrrad ganz ruhig in der Luft. Ich versuche ihn einzuholen. Keine Angst, wir sind hier, um zu helfen. Wer hat denn Angst? Wow! Übermütig biss er in seine Taco-Hamburger-Pizza, als es auch schon wieder abwärts ging. Hey, mein spezielles Mittagessen! Das segelte hinunter in die Schlucht und auf Herrn Pfeffer und Alex zu. Es regnet Essen? Aber nun griff die Paw Patrol ein. Fangt ihr Danny auf. Ich übernehme das Mittagessen. Schaufel! Geschickt fing Rubble als erstes eine Tomate auf. Und dann die Ananas. Oh nein! Gleich trifft mich die Pizza! Von wegen. Nicht heute! Tacos, ihr kommt als nächstes. Rubble hatte einen Riesenspaß. Ein Taco, zwei Tacos und ein Toastbrot? Yum! Die anderen kümmerten sich unterdessen um Danny X. Wow! Okay, Freunde, ihr haltet jetzt Dannys Fahrrad fest und begleitet ihn runter. Geht klar, Ryder. Nein, danke. Ist schon okay. Ich schaff das. Oder doch nicht? Wow! Das ist schnell. Sogar für mich. Wir müssen Draufgänger Danny X auffangen. So wie Rubble das restliche Mittagessen. Burger! Gut durchgebraten. Danny dagegen wurde schneller und schneller. Vorsicht da unten! Und stieß dabei sogar gegen Rubble. Ach du Schreck! Zieh nach oben, Danny. Du musst den Lenker hochreißen. Mit ganzer Kraft umklammerte der Draufgänger das Lenkrad und wurde tatsächlich langsamer. Danke. Jetzt fahre ich nur noch gegen... Wow, die Wand! Und die kam viel zu schnell näher. Chase, Fellfreunde, stoppt ihn mit dem Netz. Alles klar. Freunde, Netzformation. Marshall, Rocky, Zuma und Sky verteilten sich und bildeten ein Viereck. Juch, Netz. Das Netz sauste auf sie zu, jeder ergriff eine Ecke und dann prallte Danny auch schon dagegen. Ah! Er wurde zurückgeschleudert. Aber da waren Ryder und Rocky auch schon an seiner Seite. Wir begleiten dich jetzt nach unten. Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Kurze Zeit später landeten sie sicher auf dem Boden der Schlucht. Ja, juhu! Paw Patrol sind die Besten! Das war eine echt irre Fahrt. Und den rasanten Abgang bei diesem genialen Stunt verdanke ich der Paw Patrol. Danke, Ryder. Hey, Stunthilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Auch Rubble kam nun angeflogen. Oh, da bestellt Mittagessen. Unser heutiges Spezialgericht ist ein Pizza-Toast-Burger-Taco-Dingsbums. Yum! Ihr habt mein Essen gerettet? Ist ja klasse! Begeistert machten sich alle über das spezielle Mittagessen her. Ryder, da hast du dir aber was verdient. Nein, danke. Gibt's noch was anderes? Ich hab hier nur einen Apfel. Perfekt.